Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere das nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Basta.